And people, good morning. It's another morning. Guten Morgen, Leute. Es ist ein neuer Morgen. I want to talk about some wrong places that we go to find our value. Ich möchte über ein paar falsche Bereiche sprechen, wo wir unseren Wert finden wollen. Now, of course, every place outside God is wrong. Natürlich ist jeder Bereich außerhalb von Gott falsch. But there are some places that are very, like, a lot of people go and try to find value from. Aber es gibt einige Bereiche, wo viele Menschen versuchen, ihre Wertschätzung zu bekommen. So I want to talk about some of these things because that's what people usually identify with. Ich möchte gerne über einige dieser Dinge reden, weil es das ist, womit sich Menschen gewöhnlich identifizieren. First of all, in what we do. Zuerst einmal mit dem, was wir tun. You remember when we talked about a little child? Erinnerst du dich, wie wir über das kleine Kind sprachen? It's already trying to get value in what it does. Es versucht Wertschätzung in dem zu bekommen, was es macht. Look, look, look, look, I can jump in the pool. Schau, schau, schau, ich kann in den Pool springen. And everybody gives the child value. Und jeder gibt dem Kind Wertschätzung. I think we are putting dangerous messages into the hearts of the children. Ich glaube, wir legen gefährliche Botschaften in die Herzen der Kinder. Why? Warum? Because now the child already attaches value to what it has done. Weil jetzt das Kind bereits Wert mit dem in Verbindung bringt, was es gemacht hat. I think what we should do is we should give the child constant value independent from what the child does. Ich denke, was wir tun sollten, ist dem Kind konstante Wertschätzung zu geben, unabhängig davon, was es macht. You know, I was a soccer coach in America. Weißt du, ich war Fußballtrainer in Amerika. For kids, it was the 12-year-old kid. Für 12-jährige Kinder. And I quit after not too long. Und ich habe dann nach nicht allzu langer Zeit damit aufgehört. Because I just could not handle how the soccer club told me I have to work. Weil ich nicht damit umgehen konnte, wie der Fußballclub mir vorschrieb, wie ich zu arbeiten hatte. Because the area where it was very humanistic. Die Gegend, wo das war, war sehr humanistisch. It's like no matter what the child does, you have to always say, yay, you did so good. Was auch immer das Kind macht, musst du immer sagen, yay, du hast das so gut gemacht. So I had kids that were lazy, fat and came late to the training. Ich hatte also Kinder, die faul, dick waren und zu spät zum Training kamen. Did I value them? Habe ich sie wertgeschätzt? Yes. Ja. But did I applaud them for what they did? Aber habe ich gut geheißen, was sie taten? No. Nein. No, because they did a terrible job. Nein, weil sie einen schrecklichen Job machten. So I was told that even if they play really bad, never tell them that. Mir wurde also gesagt, dass auch dann, wenn sie wirklich schlecht spielten, ich ihnen das nie sagen durfte. But of course I did. Aber natürlich sagte ich ihnen das. I said like this, we're never gonna win a game. Ich sagte, so werden wir nie gewinnen. You need to have more discipline. Du musst mehr Disziplin haben. To be there earlier. Du musst früher da sein. You need to give your best. Du musst dein Bestes geben. But it's funny, we have this mentality in our heart that value comes from what we do. Aber es ist komisch, dass wir in unserem Herz diese Mentalität haben, dass Wert daraus kommt, was wir tun. Since every child needs value, we teach a child from very early that value comes from what you do. Da jedes Kind Wertschätzung braucht, lehren wir einem Kind sehr früh, dass Wertschätzung dadurch kommt, was es macht. I don't think it's a helpful thing. Ich glaube nicht, dass das hilfreich ist. You know, there are many things that we do that God is not pleased with, but God still gives us value. Weißt du, es gibt vieles, was Gott nicht begeistert, aber er gibt uns immer seine Wertschätzung. We have to get out of this wrong mentality. Wir müssen aus dieser falschen Mentalität rauskommen. The value has anything to do with our performance. Dass Wert irgendetwas mit unserer Leistung zu tun hat. Look, in the cross, Jesus showed us. Schau, am Kreuz zeigte uns Jesus. The true Christianity is based on acceptance and not on performance. Das wahres Christentum auf Annahme und nicht auf Leistung basiert. God has accepted me through what happened at the cross. Gott hat mich angenommen aufgrund dessen, was am Kreuz geschehen ist. Not through what I perform. Und nicht aufgrund dessen, was ich leiste. So if I get my value still through what I do, wenn ich also meinen Wert davon beziehe, was ich mache, I'm gonna come into a terrible vicious cycle. Komme ich schnell in einen Teufelskreis. I do things out of the wrong motive. Ich mache Dinge aus falschen Motiven heraus. No, I remember one day when the Lord really confronted the wrong motive in my heart. Ich erinnere mich, als der Herr wirklich eines Tages ein falsches Motiv in meinem Herz konfrontierte. When he told me, Reinhard, you do these things so you get something back from the people. Reinhard, du machst das nur, damit du von den Leuten etwas zurückbekommst. Man, it hurts so good when God confronts our hearts. Mann, das schmerzt so schön, wenn Gott unsere Herzen konfrontiert. It hurts, but you know it's good for you. Es tut weh, aber man weiß, dass es gut für dich ist. So I embraced it. I said, Lord, I'm so sorry. This needs to change. Ich habe das also angenommen und gesagt, Herr, es tut mir so leid. Das muss ich ändern. Because our hearts know that need value, so we try to get value through what we do. Da unsere Herzen wissen, dass sie Wertschätzung brauchen, versuchen wir diese durch das zu bekommen, was wir machen. But you know what the problem is with this? Aber weißt du, was das Problem dabei ist? The problem is there's always one more thing that you can do. Es gibt immer noch eine Sache, die du machen kannst. And until you've done that one more thing, you don't feel you have true value. Und bevor du diese eine Sache nicht erledigt hast, fühlst du nicht, dass du wahren Wert hast. So people never feel they have value. Einige Menschen fühlen nie, dass sie waren Wert haben. Because even if you work 15 hours a day, you could have worked 16. Sogar wenn du 15 Stunden pro Tag arbeitest, könntest du 16 Stunden arbeiten. If you prayed for 2 hours, you could have prayed 3. Wenn du 2 Stunden lang betest, hättest du 3 beten können. If you've read your Bible 5 chapters, you could have read 7. Wenn du in der Bibel 5 Kapitel gelesen hast, hättest du 7 lesen können. So when are you going to come to the place that your heart understands you are valuable? Wann wirst du also dahin kommen, dass dein Herz versteht, dass du wertvoll bist? Only when you truly confront this terrible area. Nur wenn du wirklich diesen schrecklichen Bereich konfrontierst, that you will not seek value in what you do. Dass du keine Wertschätzung darin suchst, was du tust. Tomorrow I'll talk more about this. Morgen spreche ich mehr darüber.